Kundgabe 6493. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.3.1956. Massen niemals hinter der Wahrheit. Verbreitung Gegner. Ihr dürfet euch nicht beirren lassen durch das Blendwerk meines Gegners, sondern immer nur dessen sollet ihr achten, was euch Erhellung gibt, was als sanftes Licht von oben auf euch herniederstrahlt. Dieses Licht, die Wahrheit aus mir, trifft nicht euer Auge mit grellem Schein. Das heißt, es wird niemals die Wahrheit so plötzlich aufleuchten und durchbrechen in die Öffentlichkeit. Denn das göttliche Licht wird von der Welt nicht erkannt und anerkannt. Und es wird nicht verbreitet werden mit Windeseile. Doch für das Blendlicht werden sich viele Augen öffnen. Dieses wird weit eher angenommen als die reine Wahrheit, das Liebelicht aus mir. Denn das ist das Zeichen der undurchdringlichen Finsternis vor dem Ende, dass die Menschen zugänglich sind für alles Unwahre, für alles aus dem unteren Reich Ausgehende, dass sie kein Verständnis mehr haben für göttliche Wahrheit. So wie aber mein Gegner ihnen ein Truglicht aufblitzen lässet, haben sie keine Abwehr dafür, sondern sie suchen es überall hinzutragen. Sie helfen mit, die Nacht noch mehr zu verdunkeln, weil sie ihre Augen unempfindlich machen für ein sanft erstrahlendes Licht. Denn sie wollen nicht innerlich erleuchtet werden. Sie wollen sich nur ergötzen an einem Feuerwerk, das nur Licht vortäuschen soll und die Augen erfreut. Und dennoch werden in der letzten Zeit immer häufiger Lichtträger erstehen und mitten durch die Finsternis hindurchgehen und die wenige noch sammeln, um sich, die ihr Licht als Wohltat empfinden. Es werden in der letzten Zeit viele Boten von oben auf der Erde wirken, um den Menschen Hilfe zu bringen, die eines guten Willens sind. Es wird verkündet werden, mein Wort, von krafterfüllten Dienern, die dieser Mission wegen zur Erde gekommen sind, das Licht der Wahrheit in die Finsternis hineinzutragen. Sie alle aber werden nur im Verborgenen wirken. Sie werden sich zwar nicht scheuen, zu den Menschen offen und frei zu reden, doch in der Welt wird man wenig Notiz nehmen von diesen Verkündern meiner Lehre und meines Namens. Doch die wenigen, die der Nacht entfliehen möchten, werden von ihnen helles Licht empfangen, denn ihre Worte haben große Kraft. Und wo diese meine Diener auftreten, wird auch mein Gegner nicht lange auf sich warten lassen und das Licht verlöschen oder abblenden wollen und darum hervortreten in so ungewöhnlicher Weise, dass die Welt dessen achtet. Und daran schon könnet ihr wieder sein Wirken erkennen. Ihr wisset es, dass die Anhänger der Welt in seinen Händen sind, dass sie noch endlos weit entfernt sind von mir und nimmermehr würde in ihr Bereich mein Wirken Eingang finden. Was aber in der Öffentlichkeit Verbreitung findet, das hat ihn zum Ursprung. Und das Wirken meiner Diener wird gerade dort keinen Anklang finden, wo aber mein Gegner Erfolg hat. Niemals wird die Masse hinter der Wahrheit stehen, immer aber hinter Irrtum und Lüge. Doch meine rechten Vertreter auf Erden wird es nicht stören, dass ihnen kein Glaube geschenkt wird. Desto eifriger werden sie arbeiten und überzeugt reden von mir und meiner baldigen Ankunft. Denn ich werde dem Treiben meines Gegners ein Ende setzen, wenn seine Zeit gekommen ist. Aber zuvor werden noch viele Lichtträger über die Erde gehen, weil überallhin das Licht getragen werden soll, um die wenigen Menschenherzen zu erleuchten, die mein Gegner noch nicht in seiner Gewalt hat. Offensichtlich wird dessen Treiben sein, aber offensichtlich für die meinen auch meine Fürsorge, sie aus der Finsternis herauszuführen, zum Licht. Wundert euch nicht, dass ihr, die ihr mir dienen wollet, wenig durchdringet mit dem Wort, das ihr von mir empfangen habt. Denn auch das ist ein Zeichen des verdunkelten Geistes, ein Zeichen des Tiefstandes der Menschen vor dem Ende, wo weit eher mein Gegner Erfolge verzeichnen kann als ihr, meine Lichtträger. Und dennoch wird das Licht sich Bahn brechen und einmal hell beleuchten das Treiben meines Gegners. Doch noch ist seine Zeit nicht gekommen. Noch kann er nach seinem Willen schalten und walten. Bald aber wird seinem Treiben Einhalt geboten. Dann wird mein Licht von oben erstrahlen mit hellem Schein. Dann wird es keine Finsternis mehr geben. Dann werden die Menschen selig sein, die mein Licht annahmen, schon auf Erden. Amen.